Sprachgestaltung. Mit Reflexionen etwas beackern. Dank einer eingehenden Reflexion jener für ihn vorgegebenen Dinge kann ein Mensch etwas erschauen, was eigentlich auch zuvor schon bei ihm relevant gewesen ist. Dabei erkennt sich der Mensch vielleicht endlich selbst als die Ursache solcher Erfahrungswerte. Das soll so sein. Da wird man etwas dazu zu tun haben, damit es wahr und anerkannt werde, was uns eingegeben ist. Er kann es dann hoffentlich bald begreifen, dass er diese Sachen wirklich zu gewichten vermag, das zu tun hat und es auch tun. Das wird er mit Sicherheit selbst durchführen können. Dabei kann man einen geeigneten Bezug zum eigentlichen Handlungsvermögen von sich selbst wohl auch zeitnah auffinden. Setzen wir dieses Wissen doch einmal richtig für das eigene Dasein und dessen Prosperität ein. Es wird auf diese Weise für sich selbst etwas möglich zu machen und auch zu erreichen sein. Jene dabei notwendigerweise vorkommenden Korrespondenzen zwischen den bestehenden Dingen ergeben sich alleine aufgrund deren Existenz schon. Diese würden nichts Zusätzliches, also auch nichts Unzulässiges darstellen. Vor dem geistigen Auge entstehen deswegen zuweilen Bilder. Aufgrund eines Wirkens des Menschen, welcher diese Dinge einmal eingehend zulassen und betrachten kann, bildet sich irgendwann dann eine höhere Struktur des geistlichen Erlebens aus. Diese ist es, welche Schneider als das innere Bild, eine eigentliche Vorstellung also bezeichnet hat. Eine damit einhergehende Schau solcher innerlichen Bilder bedeutet etwas für das Sehen des Menschen, aber auch für die Bildung seiner Formen soll sie Relevanz haben. Solche Momente der eigentlichen Schau dieses Menschendaseins hinterlassen Spuren an einem Betrachter und machen diesem darum zuweilen auch etwas aus. Da wird uns etwas klar. Das können Wege des Bedenkens, Gedankenkreise und Verästelungen einer Sinnenwelt sein, was man dabei als Mensch an sich selbst erfährt. So, wie man etwas wahrnehmen kann, bildet sich auch unsere Vorstellung davon aus. Manches davon wird auch einfach von uns ausgestrahlt. Das erhellt oder verdunkelt den Geist von uns selbst zeitweilig. Dieses Licht kann vielleicht jene damit in Verbindung stehenden Menschen mit einer Befähigung für etwas Weiteres ausstatten. Diese werden erkennen, dass wir da sind. Die vorhandenen Impulse würden dieser Welt gewiss nicht verloren gehen. Sie pflanzen sich von Ort zu Ort fort und breiten sich darum auch etwas bei uns im Geiste aus. Manches wird wahrscheinlich dadurch angestoßen und bewegt. Auch eine eigentliche Kapazität des Geistes wird dabei zu erfahren sein, also eine Art innerer Widerstand, welcher die Talfahrt dieser Dinge abfedern und bremsen kann. Ja, manche Erfahrung kann uns sogar erhalten bleiben als eine am eigenen Wesen vorkommende Verinnerlichung davon.